15 Grad. Medien für den Rest. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu 60 Minuten 17 Grad Medien für den Rest. Wie oft wurde in den letzten Jahren staatlicherseits eindringlich erklärt, der Gürtel müsse enger geschnallt werden. Wären wir diesen Appellen gefolgt, wir hätten längst Modelmaße. Und doch scheint die Botschaft anzukommen. Gerade in Kreisen, die sich als alternativ zur kapitalistischen Gesellschaft verstehen, dominiert die Logik des Verzichts. Verzichten, das heißt Dinge nicht tun, die Spaß machen. Ein Verzicht ist nur dann ein Verzicht, wenn er als schmerzlich empfunden wird. Alles andere wäre maximal keinen Bock haben oder etwas nicht erreichen können und deswegen verachten. Aber verzichten, das ist hart und Härte tut gut. Wer verzichtet, muss sich dadurch besser fühlen als andere, die nicht verzichten, sonst wäre es einfach nur dämlich. Schließlich dürfen alle anderen ja die eigentlich als Standard anerkannten Dinge tun, die unser Asket, unsere Veganerin, unser No-Sex-Until-Marriage-Freak und all die Konsumverächterinnen nicht tun dürfen. Der Verzicht erhebt die Protagonisten also per se in einen höheren Status. Sie scheinen Zugang zu einem tieferen Verständnis der Dinge zu haben, zum Wissen von der Verderbtheit der Gesellschaft. Der Fehler besteht, verzichtslogisch gedacht, darin, zu genießen, Spaß zu haben, die Errungenschaften des Kapitalismus zum eigenen Wohlergehen zu nutzen. Konsumgesellschaft eben. Dinge kaufen, vorher zu arbeiten vermutlich, dann aber zu genießen, soweit möglich. Oder die Segnungen einer liberalen Gesellschaft sowie der Existenz von Verhütungsmitteln zu nutzen und Spaß an Sex zu haben. Wiederum soweit möglich, versteht sich. Unser Verzichtslogiker aber weiß, dass es so nicht läuft. Wähnt sich zwischen Sodom und Gomorra, wenn er sich durch öffentliche Parks, Warenhäuser oder Partys bewegen muss. Alles unmoralisch, alles vergiftet. This is the dance that made Hawaii famous. In early times, the hula was an important part of Hawaiian culture. You see, they had no written language, so their history and folklore were handed down through music and dancing. Every gesture of the hula means something. Their expressive eyes and hands and fingers tell the story so vividly that even a malahini, a newcomer, may understand. They do the Honolulu rock and roll, Honolulu rock and roll. Come and see them all rocking away on the beach at Waikiki. You'll love the Honolulu rock and roll, Honolulu rock and roll. Hula hula girls swing away neath the palm trees by the sea. You'll see them swing. The little bastards. They love to swing. The little bastards. Be sure to bring along a ukulele to serenade your love when you do the Honolulu rock and roll. The Honolulu rock and roll. Say Hawaii to Hawaii for me when you get to Waikiki. Honolulu rock and roll. Honolulu rock and roll. Love the Honolulu rock and roll, Honolulu rock and roll, hula hula girls swing away neath the palm trees by the sea. You'll see them swing. They love to swing. Be sure to bring along a ukulele to serenade your love when you do the Honolulu rock and roll, Honolulu rock and roll. Say how I to Hawaii for me when you get to Waikiki, when you get to Waikiki, when you get to Waikiki, when you get to Waikiki. Unser aufgeklärtes Subjekt macht sich also auf den Weg, Vorbilder zu finden, jenseits der westlichen Dekadenz und des Konsumterrors. Es wird fündig bei meist sehr armen Gesellschaften der sogenannten Dritten Welt mit ihren putzig anzusehenden Trachten, Baracken und Ritualen. Ihnen unterstellt der Wohlstandskritiker, dass sie genau so leben wollen, aufgrund tieferer Erkenntnis, versteht sich. Egal ist dabei, ob diese Vorbilder in Sachen Verzicht selbst die Absenz von Luxus tatsächlich als Vorteil empfinden oder ob sie nicht möglicherweise gerne schulmedizinische Versorgung, coole Klamotten, DSL und das Recht hätten, sich ihre Freunde selbst auszusuchen. Auch in der Geschichte werden Freundinnen und Freunde des Verzichts fündig, wünschen sich zurück in vorkapitalistische Zeiten, wollen in der Erde wühlen, beten und arbeiten. Nun muss Verzicht irgendwie begründet werden, denn mit der staatlichen Propaganda will man dann ja doch nichts gemein haben. Die Argumentationen haben eins gemeinsam: Moral statt Analyse der bestehenden Verhältnisse. Einige Beispiele. Ob im Christentum oder im Islam, das irdische Jammertal scheint ein erstrebenswerter Zustand zu sein. Nektar und Ambrosia bzw. 72 Weintrauben gibt es erst im Jenseits. Und das auch nur, wenn das Individuum sich brav dem Kollektiv untergeordnet hat. Dass Frauen besonders prädestiniert zum Verzicht scheinen, dafür aber nicht unbedingt im Paradies landen, sei hier nur am Rande erwähnt. Dann gibt es noch diejenigen, die glauben, sie hätten das System durchschaut und einen Weg gefunden, ein richtiges Leben im Falschen zu führen. Das gipfelt dann in Ideen wie Erdlochklos auf Grenzcamps und Workshops zu anarchistischer Spiritualität, in Tauschringen oder der Einführung von Regionalwährungen mit trefflichen Namen wie Berliner oder Rheingold. Oder in Kommunen auf dem Land, wo Menschen mit oder ohne Kleidung Gemüse züchten und Kinder in die Welt setzen, denen man nur wünschen kann, dass sie möglichst schnell den Absprung in die bunte Warenwelt der Großstädte schaffen. Schließlich führt es auch dazu, Systeme zu hofieren, die eine ähnlich platt antizivilisatorische und antikapitalistische Ideologie propagieren, die wie sie das individuelle Glück verachten. Warum verdammt nochmal sollen in einer besseren Gesellschaft alle gleich primitiv, gleich hässlich oder gleich langweilig und naturnah sein? Zurück in die selbstverschuldete Unmündigkeit? Wie ekelhaft. Wir hätten lieber jede Menge Freizeit, Wein und Cappuccino und einigermaßen entspannte Menschen um uns herum, die den Gürtel auch mal ein Loch weiterschnallen können. Luxus beruhigt meine Nerven. All of the time in the tropical time, when he do the hula hula dance, I fell in love with the turtle dove, a loving this funny funny dance. This poor little kid, why she never did been all the lovely before. So I made up my mind and I struck a fire, the only girl I ever did love. Oh, I love pretty little hopper Holly, a hula girl. She began to gig, gig off, hula girl. She'll make a gig off, hula girl. A weird and naughty little wig off someday. Come on and try to make a hopper Holly, girl of your mind. Girl of your mind, cause all of the time I'm dreaming of her. Hopper Holly, hula girl. laga. Shim shim, we make a giggle. Oh, laga. Oh, wait a naughty little wiggle. Oh, come day. Come on and try to make a hop. Oh, the girl of your mind. Girl of your mind. Cause all of the time I'm dreaming of her. My hop a holly hula girl. Ein aussagekräftiges Moment über den Zustand der christlich-abendländischen Zivilisation, wie sie also das gesellschaftliche Zusammenleben geprägt hat und prägt, ist das Verständnis von und der Umgang mit Arbeit. Gemeint ist hier natürlich die Lohnarbeit. Dieses Selbstverständnis beruht auf Überwindung der mystischen Natur mittels Opfer, Unterwerfung und Selbstentsagung, also Askese. Durch die dichotomische Trennung in eine sündhafte Welt als Abbild des Materiellen einerseits und das Gute als geistiges Moment im Göttlichen andererseits, kann das Göttliche als das Gute manifestiert werden. Lediglich Kraft der Askese kann der Mensch sich ansatzweise vom Bösen befreien. Das Leitmotiv lautet also: Bete und arbeite. Darauf aufbauend war es schließlich Luthers Werk, eine als spezifisch deutsch gedachte Arbeitsauffassung einzuführen. Er übersetzt als erster die Bibel von der griechischen in die deutsche Sprache, wobei er für Arbeit das Wort Beruf einführte. Beruf war gleichbedeutend mit göttlichem Willen, Berufung, Schicksal und Fügung. Arbeit sollte demnach nicht mehr als Not, Mühsal, Last und Knechtschaft verstanden werden, sondern als eine Aufgabe, die sich durch Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und durch Berufstreue auszeichne. Der deutsche Volkscharakter, der sich besonders durch Traditionsgebundenheit, Sittlichkeit, Gemütlichkeit, Einfalt, Natürlichkeit und durch die Freude an Arbeit auszeichne, wurde für ihn zur Voraussetzung, um die göttliche Berufung erfüllen zu können. Die Reformation ächtete dann endgültig alles, was ihr als Nichtarbeit erschien. Durch eine Erziehung zur Arbeit sollte die Verfleißigung der Bevölkerung stattfinden. Wenngleich auch zuerst Zwang nötig wäre, sollte letztendlich durch eine dauernde Betätigung Arbeit zur Gewohnheit werden, bis sie derart selbstverständlich sei, dass sie als das einzig Richtige und Sinnvolle erscheine. In logischer Konsequenz entstanden Arbeits- und Zuchthäuser, zuerst in reformierten Städten wie Hamburg und Lübeck. Ein eingängiges Beispiel dieser spezifisch deutsch gedachten Arbeitsauffassung ist die Rezeption des Arbeitsbegriffs in der deutschen Übersetzung des Robinson Crusoe von Campe. Hier ist das zentrale Motiv Arbeitsamkeit und Mäßigung. Arbeit wird als Vergnügen an sich und als Trieb nach Tätigkeit beschrieben, der unbefriedigt zur Langeweile führe. Im Gegensatz zur puritanischen Auffassung der Arbeit, die stark an den Ergebnissen gemessen wird, begreift der Philanthrop und Übersetzer Campe Arbeit als Arbeitsamkeit, die der anderen propagierten Tugenden wie Beständigkeit, Ordnung, Sparsamkeit unter- bzw. zugeordnet sind. Während in der englischen Rezeption Robinson Papier und Tinte vom Schiff retten konnte und Tagebuch führt, tritt der Robinson von Campe nur einmal als Schreibender auf. Und dann ritzt er ausgerechnet die Worte Arbeitsamkeit und Mäßigung mühsam mit seiner Axt in die Wand über seiner Höhle. Überhaupt stehen in der deutschen Übersetzung vor allem ununterbrochene praktische Tätigkeit wie Handarbeit und körperliche Ertüchtigung im Vordergrund, die dem Erhalt der Gesundheit und der Abhärtung gegenüber künftigen Entbehrungen dienen sollen. Mit Arbeitsunlust wie auch der Sehnsucht nach einer Bedürfnisvermehrung kann der Schiffbrüchige gar nichts verbinden. Die Kraft zum ständigen aktiven Handeln erwächst dem deutschen Robinson aus dem Vertrauen in die Beständigkeit und die umfassende Ordnung dieser Welt. Er weiß, dass sich alles zum Besten wenden lässt, am wirksamsten mit Hilfe der Erziehung durch und zur Arbeit, wie er es nicht nur an sich, sondern auch an dem edlen Wilden Freitag vorexerziert. There was a native boy who loved a little native girl, and every time she danced his head began to spin and whirl. But she wouldn't stop no matter how he begged her to. There was only one thing he could do. He started playing the island twist, and she just couldn't stop. She twisted till she dropped, he stole a kiss. When they were lying on the sandy beach at Waikiki, the sun was burning brightly on the beach and on the sea. She heard a radio and she began to twist and turn, and ended with a very bad sunburn. He was playing the island twist, and she just couldn't stop. She twisted till she dropped, he stole a kiss. Thank you. all the girls and danced till she was out of breath, and she very nearly starved to death, for he was playing the island twist, and she just couldn't stop. She twisted till she dropped. He stole a kiss. Now the native girl knows better than to try to dance when the native boy is looking for a sweet romance. If she taps a foot in rhythm to a dancing beat, his guitar will guide her restless feet, or he'll start playing the island twist, and she can never stop. She'll twist until she drops. He'll steal a kiss. He'll take her heart. He'll make her his. They'll never part. Starke Frauen. Gegen Dämonen und Vampire, gegen die Mächte der Finsternis stellen muss. Krisensitzung in dem kleinen Städtchen Sunnydale. Hey Leute, habt ihr Giles Vorschlag schon gehört? Nein? Er meint, wir wären zahnlos geworden. Dekadent. Und deshalb sollen wir uns in Verzicht und Askese üben, um wieder zu innerer Stärke zu gelangen. Dies ist eine äußerst heikle Sache. Charles, sag mal, hast du was genommen? Nichts, um nicht zu sagen, gar nichts. Absolut nichts. Ach komm, wie kommst du denn sonst auf so einen Quatsch? Was haben Sie getan? Nun, wir haben geradezu aggressiv fröhliche Musik gehört, gesungen von Menschen, die eigentlich viel besser tanzen können. Dabei aßen wir Keksteig und sprachen über Jungs. Also doch. Okay, verstanden. Na, aber interessieren wird es mich ja dann schon, worauf ihr denn so verzichten könntet. Hey Willow, wie ist es denn mit dir? Was wäre es, worauf du verzichten würdest? Mit Sicherheit keine Schatztruhe voller Gold. Sondern worauf denn dann? Jetzt dürfen wir alle sehr gespannt sein, Freunde. Ein Bierhut und ein Jojo. Wie ernst ist es dir mit der Sache? Es geht mir gegen den Strich, dass du so an mir zweifelst. Dorn, sag mal, wolltest du nicht auf Gummibärchen verzichten? Warum ist da eigentlich nichts draus geworden? Eine Schulfreundin hat mir erzählt, dass Gelatine aus gemahlenen Kuhfüßen hergestellt wird und nur weil wir Gelee und Götterspeise essen, laufen die Kühe dann ohne Füße rum. Aber ich habe gesagt, die töten die Kühe, bevor sie die Füße abhacken. Oder? Und an dem Tag, als der Begriff fauler Ausrede neu erfunden wurde, lauschten wir ehrfürchtig. Und was tun wir jetzt? Im Grunde ist das ganz einfach. Das mag vielleicht verrückt klingen, aber wie wär's mit einer heißen Schokolade? Oder einer kalten Dusche? Und mit dem verstellbaren Bett klarkommen. Allein damit habe ich mindestens 4 Stunden zu tun. Gut, dann mache ich mal ganz schnell die Fliege. Nun, ich glaube, mir geht etwas Seltsames vor. Ich bin ein Macho, Macho Man. I want to be a Macho Man. Macho, Macho Man. Love that boy. Mini-Talk am Nachmittag. Andrea Livnat ist leitende Redakteurin von Hagalil.com, einem deutschsprachigen Internetportal über jüdisches Leben, über Israel und zum Thema Antisemitismus. Hallo Andrea. Eine Frage vorweg, was heißt eigentlich Hagalil? Hagalil ist hebräisch und heißt ganz einfach Galiläa. Und wir haben den Namen damals gewählt, weil Galiläa der nördlichste Teil von Israel ist und damit am nächsten zu Europa ist. Wann, wie und warum wurde denn Hagalil gegründet? Hagalil ist 1995 gegründet worden als Reaktion auf die Ermordung von Yitzhak Rabin. Damals war die Situation so, dass im deutschsprachigen Internet fast keine Information zu Judentum, jüdischem Leben, Israel zu finden war. Und wenn, dann waren es antisemitische Seiten, rechtsextreme Seiten, die über Juden gehetzt haben. Und wir haben damals, oder der Begründer von Hagalil, David Gall, hat damals eben seine Bestürzung über diese Ermordung auf einer kleinen Seite zum Ausdruck gebracht, die dann dieser Kernseite wurde eben später zu dem, was wir heute als Hagalil kennen. Und wie hat sich Hagalil dann weiterentwickelt? Welche Schritte hat es so durchlaufen? Am Anfang war das eben eine kleine, relativ kleine Seite, die nebenher lief. Und 1997, man muss sagen, dass die Response von Anfang an so groß war, dass ganz deutlich wurde, und zwar aus aller Welt haben wir Reaktionen bekommen, von deutschsprachigen Juden aus der ganzen Welt, also Argentinien und aus den USA und aus Israel. Und von überall hieß es, dass es so wichtig ist, dass es im deutschsprachigen Internet eben eine Seite gibt zu jüdischem Leben, die eben authentische Informationen verbreitet. Und so kam das, dass wir an dieser Seite immer weitergearbeitet haben und weitergearbeitet haben. Und 1997 hat sich David dann ganz drauf verlegt, ausschließlich nur noch Hagalil zu machen. Und ja, dann nach und nach kamen mehrere Mitarbeiter dazu und so ist das Ganze dann bis heute gewachsen. Und wie bist du selbst jetzt zu Hagalil gekommen? Ich habe am Anfang, ich habe Geschichte und Politik studiert, jüdische Geschichte, und ich habe am Anfang neben dem Studium einige Artikel immer geschrieben, Rezensionen, alles, was mir so vom Fachlichen sozusagen nahe lag. Und habe dann nach dem Studium, seit 2002 arbeite ich eben fest bei Hagalil und bin dort Redakteurin. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Tag bei euch in der Redaktion aus? Also wir sind verteilt alle. Wir haben drei feste Mitarbeiter in München, in Tel Aviv und in Berlin. Und wir haben einen Stamm von ungefähr so 5 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die täglich mitarbeiten, die ebenfalls verteilt sind. Und dann haben wir einen Haufen, also ca. 30 Autoren, die uns freundlicherweise auch ihre Artikel zur Verfügung stellen, sodass wir drei Festangestellten täglich damit beschäftigt sind. Natürlich die Berge von E-Mails, wir bekommen wahnsinnig viele Mails. Wir haben ungefähr so im Schnitt 800 E-Mails am Tag, wovon natürlich viel Spam ist, aber auch viel zu bearbeiten. Das Forum muss bearbeitet werden. Also am Anfang verschafft man sich irgendwie erstmal einen Überblick, tut sich durch die ganze Post wühlen und schaut in den entsprechenden Zeitungen, was so los ist. Und dann verteilen wir eben die Aufgaben, was so zu erledigen ist. Habt ihr dann richtige Auslandskorrespondenten oder sind das eher Leute, die für andere Zeitungen arbeiten und euch dann die Sachen auch zur Verfügung stellen? Also ich bin selbst die meiste Zeit des Jahres in Tel Aviv, im Moment zumindest. Und das ist für uns natürlich das wichtigste Ausland. Und ansonsten greifen wir zurück auf, also in Österreich haben wir zwei Leute, die fest uns alle ihre Artikel schicken. Ansonsten greifen wir auf Korrespondenten anderer Zeitungen zurück, die mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen die Seite auch ein bisschen vorstellen. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, welche Themenbereiche man auf Hagalil.com so finden kann. Wir haben aktuelle Meldungen und Hintergrundinfos zu jüdischem Leben in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa, zu Israel, zum Nahostkonflikt. Es gibt bei uns eine große Abteilung zu jüdischer Religion, wo man sich also über Grundlagen der jüdischen Religion informieren kann, sei es jetzt über Feiertage, über den jüdischen Kalender. über spezielle, was ist überhaupt der Schabbat zum Beispiel, welche traditionellen Rezepte gibt es zu den Feiertagen etc. Wir haben eine große Bücherseite, wir haben Kinderseiten, wo die ganzen Themen kindgerecht aufbereitet sind. Wir haben, also ein wichtiger Themenbereich für uns ist auch Antisemitismus und Rechtsextremismus im Internet. Und dazu haben wir natürlich auch einen extra großen Bereich. Und wir haben zum Beispiel auch ein Meldeformular für antisemitische, volksverhetzende Inhalte im Internet, wo Leser, User, wenn sie auf solche Seiten stoßen, bei uns in diesem Formular Meldung erstatten können. Das wird dann von uns geprüft, inwieweit da juristisch etwas machbar ist. Und sollte es was machbar sein, wird das von uns direkt an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Wie sieht es denn mit negativen Reaktionen auf eure Arbeit aus? Bekommt ihr Drohbriefe oder Ähnliches? Wir kriegen täglich eine ganze Palette von Drohschriften oder negativen Reaktionen. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt relativ harmlos anmutende Sachen, wo sich jemand beschwert, zum Beispiel, warum wir jetzt nicht endlich mal den Herrn Hohmann in Ruhe lassen. Und wenn die Juden immer nachtreten würden, dann wäre es ja kein Wunder, dass sie keiner mehr leiden kann und wir würden noch die letzten Israel-Freunde vergraulen etc. Und das sind so die harmlosen Sachen und das geht hin bis zu Morddrohungen. Es gibt auch manchmal Anrufe, deswegen gibt es zum Beispiel von Hagalil auch nur eine Handynummer im Internet und auf diesem Handy, auf der Mailbox finden sich immer wieder sehr unangenehme Anrufe von wegen, man hat uns vergessen zu vergasen und das wird man demnächst nachholen. Also da gibt es täglich leider Entsprechendes. Ihr habt vor kurzem Theodor Herzls Alt-Neuland wieder auflegen lassen. Kannst du kurz erzählen, worum es in dem Buch geht? Alt-Neuland ist das Gegenstück zu Herzls programmatischer Schrift Judenstaat, der Judenstaat, während er sozusagen im Judenstaat die Grundstrukturen eines zu gründenden Judenstaates in entweder Palästina oder Argentinien, wie er damals noch meinte, entworfen hat, hat er dann später, also Alt-Neuland ist 4 Jahre später geschrieben, sozusagen alle Details von diesem Judenstaat ausgemalt. Damals war dann schon klar, dass das in Palästina sein wird. Und es ist also eine utopische Reise in die Zukunft, die genau beschreibt, wie dieser Judenstaat aussehen wird, von was in der Oper gespielt wird, über die Verfassung, über die Wirtschaftsform, die in diesem Staate herrscht. Und es war uns ein großes Anliegen, dieses Buch wieder aufzulegen. Es ist derzeit nicht, also es war, bevor wir es herausgegeben haben, nicht mehr in Buchhandlungen erhältlich. Und gerade im Moment, wo so viel darüber diskutiert wird, über Israel, über Zionismus, über Antizionismus, schien es uns absolut essentiell, überhaupt zu wissen, was ist denn Zionismus und was waren die Ideen der Begründer des Zionismus. Ist es euer erstes Buchprojekt? Ja, das war unser erstes Buchprojekt. Jetzt im Moment aufgrund der aktuellen Situation mussten wir jetzt ein weiteres Projekt, was im Moment schon anvisiert war, erstmal zurückstellen. Da soll es, also das nächste Projekt, wenn es dann realisiert werden kann, soll ein Buch zu Grundlagen des Judentums werden. Wenn es jetzt schon bei dem Buchprojekt Probleme gibt, wie sieht es denn generell mit eurer finanziellen Situation im Moment aus? Hagalil hat eine indirekte Förderung über Entimon bekommen, die letzten gut 2 Jahre. Entimon ist ein Projekt, das im Bundesfamilienministerium abgewickelt wird, ein Projekt, was im Zuge des Aufstands der Anständigen eingerichtet wurde und Initiativen und Projekte fördern soll, die sich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus engagieren. Und Hagalil hat über einen Berliner Trägerverein, der das Ganze abgewickelt hat, von dort Gelder bekommen. Nachdem die Zusammenarbeit mit diesem Berliner Trägerverein für uns zunehmend schwierig wurde, haben wir beim Ministerium einen Trägerwechsel beantragt für die Restlaufzeit von 2005. Und obwohl uns vom Ministerium ständig signalisiert wurde, dass so ein Trägerwechsel nichts Ungewöhnliches ist und dass auch keine weiteren klärenden Gespräche dazu nötig sind, ist dieser Trägerwechsel ziemlich überraschend abgelehnt worden. Das war im Dezember, kurz vor Weihnachten. Wir haben dann versucht, wir dachten tatsächlich am Anfang, dass es sich vielleicht einfach um ein Missverständnis handelt. Wir sind dann in Gespräche getreten, also in einen Schriftwechsel mit den Zuständigen im Ministerium. Uns hat sich aber gezeigt, dass da im Moment kein Weg weiterführt, sodass wir im Moment wirklich nicht wissen, wie wir weitermachen sollen. Wir haben auf diese Förderung gebaut, auch weil es eben entsprechend signalisiert wurde, und müssen jetzt im Moment hoffen, dass es noch zu einer Einigung kommt. Wir hoffen noch auf ein Gespräch mit dem Ministerium. Im Moment ist es für uns so, dass unsere Leser uns durch ihre Spenden die letzten 2 Monate getragen haben. Inwiefern, das ist natürlich kein Konzept, mit dem man auf längere Dauer leben kann. Also im Moment leben wir jeden Monat und wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, wir hoffen natürlich, dass das Projekt weiterlaufen kann und bedanken uns erstmal für das Interview. Ich danke euch. Es gibt jetzt auf hagalil.com auch noch eine Unterschriftensammlung, wo ihr euch für das Weiterbestehen von Hagalil einsetzen könnt. Außerdem wäre es natürlich schön, wenn noch mehr Spenden bei Hagalil eingehen. Ich sage nochmal zum Mitschreiben das Spendenkonto. Das ist Hagalil e.V. bei der Münchner Bank. Die Bankleitzahl ist 701 900 00. Die Kontonummer ist 872091. Mr. Smathers war ein Naturfreund, der sich weigerte, Fleisch zu essen. Er verabscheute den Berufsfotografen Mr. Jensen, dem nichts wichtiger zu sein schien als ein gutes Stück Fleisch. Rindfleisch. Bitte keine Vorträge. Ich finde Roastbeef köstlich und ich würde es begrüßen, wenn Sie mich nicht jedes Mal zum Mörder stempelten, sobald ich die Gabel zur Hand nehme. Die Tiere sind unsere Freunde. und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Die Kuh, die uns freundlicherweise das Abendessen lieferte, kannte ich ja nicht persönlich. Machen wir uns ihretwegen keine Sorgen. Für Sie, Mr. Smethers, habe ich Rahmspinat, roh geriebene Karotten und Weizenkeime. Ausgezeichnet. Ein Bär. Er wühlt die Mülltonne durch. Nicht. Unterstehen Sie sich, auf den Bären zu schießen. Lassen Sie mich, Smethers. Hier tue ich, was ich will. Geh fort, schnell. Versteck dich. Bleib hier weg. Zur Seite, Mr. Smethers. Ich schieße. Nein, nein, nicht schießen. Nicht schießen. Flucht. Vorbeigeschossen, wie? Man sollte sich Windel weichprügeln. Der gesellschaftliche Mainstream in der westlichen Welt fällt zusehends in Depression angesichts der vorhandenen Möglichkeiten des Genusses. In den USA geloben Studenten zu Tausenden, keusch in die Ehe gehen zu wollen. Der Krieg gegen Alkohol, Drogen und Zigarettenkonsum nimmt hysterische Formen an. Die neuesten Schlager werden akribisch auf Explicit Lyrics untersucht und eigenartige Bekenntnisse zu christlichen Werten greifen um sich. Doch auch in der Linken dominiert der Gedanke der Askese, des Verzichts auf den falschen Genuss. Dabei sind viele, die meinen, damit den Kapitalismus zu kritisieren, bereits Komplizen seiner negativen Aufhebung geworden. Die Hingabe, mit der in den letzten Jahren wieder vor falschen Bedürfnissen gewarnt wird, ist dabei eben nicht Indiz dafür, dass in revolutionärer Absicht Genüsse versprochen werden, die erst mit der vollständigen Abschaffung von Staat und politischer Ökonomie zu verwirklichen sind. Nein, statt die Verlockung, die in den Produkten des Kulturbetriebs hin und wieder sichtbar wird, anzuerkennen und an ihre Verwirklichung in freieren Zeiten zu arbeiten, wird ein solcher Anspruch verworfen und der Verzicht auf Luxus als Tugend deklariert. Dagegen müsste ein Kritiker der totalen Vergesellschaftung im Auge behalten, dass die Forderung nach Gleichheit allein den gleichen Zugang aller zum gesellschaftlichen Reichtum meinen kann. Darüber hinaus ist das Versprechen des Kommunismus gerade die Ungleichheit, die schrankenlose Verwirklichung der eigenen Persönlichkeit. Der gesellschaftliche Reichtum, auf den sich auch unser Kritiker positiv zu beziehen hätte, hat einen in langer, grausamer Geschichte erstrittenen Sieg über die Natur zur Voraussetzung. Das meint sowohl die unmittelbare Natur, die einem nun nicht mehr geheimnisvoll und allmächtig entgegentritt, als auch jene vorgeschichtliche Natur, die als Schicksalsverfallenheit in menschliche Naturzusammenhänge wie Familie, Volk oder gar Ethnie den Einzelnen in Sippenhaft nimmt. Aber die Vordenker in Metropole und Peripherie sind längst auf der Flucht in eine Heimat, die lebensgeschichtlich die scheinbar so glückliche Kindheit meint und zivilisationsgeschichtlich die Rückkehr aus den großen Städten ins Dorf. Dass diese idyllischen Dorfgemeinschaften, so harmlos sie auch aussehen mögen, seit jeher die feste Grundlage des orientalischen Despotismus gebildet haben, dass sie den menschlichen Geist auf den engsten Gesichtskreis beschränkten, ihn zum gefügigen Werkzeug des Aberglaubens, zum unterwürfigen Sklaven traditioneller Regeln machten und ihn jeglicher Größe und geschichtlicher Energien beraubten, diese Explicit Lyrics formulierte schon vor 150 Jahren ein besonders perfider, eurozentristischer Imperialist, nämlich Karl Marx. Die Antikapitalisten im Westen treibt eine allzu deutliche Sehnsucht nach dem gerecht verteilten Elend um. Ihre Denunziation ausgelebter Individualität, verbunden mit dem Hohelied auf das einfache und gerechte Leben, diese Sehnsucht nach der Infantilgesellschaft hält noch Schlimmeres als die Schrecknisse des gelobten Landlebens bereit. In ihr ist der Albtraum des autarken bäuerlichen Kommunismus der Roten Khmer genauso enthalten wie die Lust an der furchtbaren Abstrafung von Verrätern, die man vom infantilen Zerbel der Gesellschaft, den Banden, kennt. Oh, Jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, also solche, die ein gutes Stück nach 1965 geboren wurden, kennen Punkrock als Attitüde bzw. in seinen vielen späteren Interpretationen. Oder sollten sie in den 80er oder 90er Jahren des letzten Jahrtausends gezeugt worden sein, eher aus Erzählungen ihrer Eltern. Aber sie haben natürlich alle eine Menge darüber gehört, über die wilde Zeit, über die Sex Pistols und Suxi Sue, über Sicherheitsnadeln und Poserhakenkreuze, übers Krawall 2000, über spätere Hausbesetzungen und Straßenschlachten, die nicht immer so einseitig verliefen wie heutzutage. Bei distanziertem Interesse kann man sich das Ganze mittlerweile auch im Museum oder in der Kunsthalle anschauen. Ein paar Bücher, Filme und diverse Retro-Sampler sind erschienen, an Sekundärliteratur herrscht also kein Mangel. Und ein paar alte deutsche Männer der ersten Stunde sind ja auch nach wie vor kommerziell ganz erfolgreich. War in der Anfangszeit der hauptsächlich in England entstandenen Punkwelle und der Adaption in Deutschland noch das einigende Lebensgefühl identitätsstiftend, No Future, Rebellion gegen bürgerliche Moral und Normen, Verachtung für Spießer in Politik und Musik, entwickelten sich Anfang der 80er verschiedene Subgenres, die mit der Herausbildung recht unterschiedlicher kultureller und politischer Codes einhergingen. Während schon früh ein kleiner Teil der Punk-Szene ihre Affinität zu Nazis und dem Skinhead-Style für sich entdeckte, eine ganze Reihe von Mitgliedern der Hamburger Nazi-Szene in den frühen 80ern stammt aus den gleichen gesellschaftlichen und kulturellen Gefilden wie die damalige Antifa, wurde einem größeren Teil der Punks die reine No-Future-Haltung schnell zu wenig. Saufen, pöbeln, schnorren, Musik hören als Lebensmotto war zwar eine Zeit lang ganz witzig, führte aber auch irgendwann zu Langeweile und Frust. Unter anderem in Abgrenzung zu den tatsächlich existierenden Nazi-Punks näherte sich ein nicht unerheblicher Teil der Szene den damals aktiven linksradikalen Gruppen an, insbesondere der ebenfalls recht neu entstandenen autonomen Antifa. Wer über Jahre am Hamburger Spritzenplatz abhing, die einzelnen oder kollektiven Schicksale verfolgte und sich nicht über die Zeit den Kopf mittels Alkohol und anderer Drogen neutralisiert hatte, entschied sich für den Wechsel ins ernsthafte Geschäft, also für Politik, für den Ausstieg und den bürgerlichen Weg oder für das Verweilen in dem alten Zusammenhang und der gleichzeitigen radikalen Kritik desselben. Aloha, candy, candy, whining. Jägermeine. Ei, ei, ei, Jägermeine. Canna Capila, Canna Capila, Canna Capila. Anfang der 80er entstand in den USA die sogenannte Straight-Edge-Szene. In Clubs war es zu der Zeit üblich, unter 21-Jährige mit einem X auf dem Handrücken zu kennzeichnen, da an diese kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte und sie somit am Tresen leicht erkennbar waren. Ein Teil der so Markierten kodierte dieses Zwangszeichen um zu dem positiven Ausdruck eines freiwilligen Verzichts auf Alkohol und andere Drogen. Im Zusammenhang mit der beginnenden US-Hardcore-Punk-Szene und Bands wie insbesondere Minor Threat, die den Begriff Straight Edge als Bezeichnung einer Haltung, Don't Smoke, Don't Drink, Don't Fuck, zum ersten Mal benutzten, entstand eine veritable Szene, deren grundsätzliches Motto darin bestand, Missstände mit klarem Kopf anzugehen und dabei eine gewisse Selbstkontrolle zu üben. Was allerdings als Missstand eingeschätzt wurde, variierte in der Folge. Neben der Antidrogenhaltung wurde auch Vegetarismus immer mehr zum integralen Bestandteil dieser Szene. Mit nur geringer Zeitverzögerung kam diese Bewegung in deutschen Punkkreisen an und entwickelte sich zumindest in Hamburg recht schnell zu einer sowohl musikalisch als auch politisch kreativen und gleichzeitig dogmatisch moralisierenden Weiterentwicklung des Punkgedankens. Mit missionarischem Eifer wurden Partys zur spaßfreien Zone erklärt, arme angesäuselte Teenie-Punker über die schlimmen Folgen des Suffes aufgeklärt, wurde im Laufe eines Abends mindestens 18 Mal das Wort Widerstand erwähnt und im Übrigen nicht vergessen zu erwähnen, dass der Staat Drogen in unsere Viertel schmuggle, um, natürlich, den Widerstand zu ersticken. Die Beteiligung an der latent rassistischen Kampagne Dealer verpisst euch, war in dieser Logik durchaus konsequent. Wie Else Buschheuer in ihrem grandiosen Erstlingswerk Ruf mich an bereits schrieb, in sich richtig, an sich falsch. Natürlich sahen sich die Anhänger dieser Bewegung in der Bewegung in einer durchaus elitären Vorbildfunktion. Selbst der Likör auf dem Eisbecher wurde vor Genuss akribisch entsorgt. Das im Laufe der Zeit die zunächst noch politisch begründeten Enthaltsamkeitsrituale um immer weitere Absonderlichkeiten erweitert wurden, vor allem im Zuge einer quantitativen Verbreiterung der Szene, gepaart mit der schleichenden Entpolitisierung, ließ die meisten Gründungseuphoriker im Laufe der späten 80er, Anfang 90er den Weg der Askese wieder verlassen. 1989, im Jahr des staatssozialistischen Niedergangs, trank ich nach 5 Jahren der Abstinenz und einem kleinen Motorradunfall meines ebenfalls abstinenten Kumpels und Genossen ein Pilsner Urquell und war der tschechischen Trinksitten unkundig nach dem automatisch servierten zweiten völlig betrunken, aber glücklich. Hawaiian cowboy. Lei lima, lei lima, oh lei lima. alele mai yau ki onorolo lahe ho e mai yau wika ana malihini ke kau wana ka wiki liu ka leponi ua papa mai lo ole ua e wahi liu ka lako ko ka ana malihini I San Francisco by the Golden Gate aloha I ka Hawaiian cowboy Ulei Moki hana Moki hana O moki hana Moki hana O moki hana Moki hana Lei For the lads, the round up, out here, you ballet over the yellow hovel, la ha, palama bona, away, picky doma, de la ha, wana gamagani, away out of Ili, de la ha, for San Francisco by the Golden Gate, Allahoika Hawaiian cowboy. Ina mai, eka puana, lele hua, o rose lani. Ina mai, eka puana, ona lei, lei. Pineapples and papayas, hula dancers and palm trees. The homegrown products of Hawaii never fail to please. Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden in Hamburg beim freien Senderkombinat auf 93,0 über Antenne oder 101,4 über Kabel jeden vierten Sonntag im Monat von 11 bis 15 Uhr. Und wir senden in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,1 jeden vierten Freitag im Monat von 12 bis 13 Uhr. Weitere Termine, Specials und Sonderaktionen entnehmen Sie bitte unserer Website www.17grad.net, also www.17grad.net. Und sollten Sie Kritik, Anregungen und Wünsche loswerden wollen, so senden Sie eine E-Mail an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heute aus unserer Reihe Veganer Rezepte. Mühsam ernährt sich's vom Eichhörnchen. Haben Sie im Herbst einige Eichhörnchen geschossen, ziehen Sie diese am gleichen Tag ab und nehmen sie aus. Sie rollen sie in eine Speckscheibe ein und braten sie mit feiner Butter in einer Kupferkasserole an. Wenn sie schön goldgelb sind, salzen sie, decken zu und lassen auf sehr schwachem Feuer kochen. Man braucht kein Gewürz irgendeiner Art, denn dieses könnte dem Tier seinen exquisiten, Nussgeschmack nehmen. Wir bedanken uns für die inhaltliche Hilfe bei Arthur Joffrey, Andrea Wöldicke, Holger Schatz, Justus W. und Toulouse-Lautrec. Musikalisch haben uns unterstützt Eartha Kitt und das Orchestre Henri René, das Soul Hopi Quartett, Ed Kenney und das Chick Floyd Orchestra, The Nilsen Twins und das Orchestra Dave Kavanoff, Jim and Bob, The Surfers, The Cousins und Soul K.